2b. Hören Sie die Fragen und schreiben Sie die Antworten im Buch. Erstens. Was macht Max am Samstag? Er fährt in die Berge. Zweitens. Was macht er, wenn es regnet? Er besucht eine Ausstellung. Drittens. Was macht Hanna am Samstag? Sie fährt mit dem Fahrrad an den See. Viertens. Was macht Hanna am Samstagabend? Sie geht ins Theater. Fünftens. Was macht Hanna am Sonntag? Sie möchte ausschlafen. Sechstens. Was macht Max am Sonntag? Er trainiert für einen Marathon. Jetzt sind Sie dran. Hören Sie die Fragen noch einmal und antworten Sie.